Ja, wir sind hier, um was über Frankfurt zu hören und die Proteste rund um den Moscheebau. Ich gebe dir einfach mal das Wort und du erzählst uns was darüber. Ja, ich wollte was... ich werde anfangen damit, wie die Hausener BI sich verhalten hat gegen den Moscheebau. Versuchen ihre rassistische Argumentationsweise darzustellen. Und will dann ein bisschen was zu den Hintergründen dieser BI sagen, also zu zwei der zentralen Personen, was die für eine politische Vergangenheit haben und welche Verbindungen es da gibt. Dann kurz was zur Moscheegemeinde in Hausen, wie die versucht hat, auf die Vorwürfe zu reagieren und für ihr Vorhaben einer Moschee in Hausen zu werben auch. Dann ein bisschen was zur Reaktion des Offiziellen Frankfurt und der politischen Parteien von CDU bis Grüne. Oder auch PDS, Linkspartei. Und dann was dazu, wie wir versucht haben, da zu agieren und insgesamt Reaktionen aus der radikalen Linken. Dann vielleicht noch mal ganz kurz was dazu, wie die Nazis sich auch darauf bezogen haben und wie die versucht haben, diese Anti-Moschee-Bewegung aufzugreifen und daraus auch Stimmenkapital zu machen im Endeffekt. Also, die Hausener BI wendet sich gegen diese Moschee. Sie argumentiert sehr stark damit, dass das jetzt ja die dritte Moschee in ihrem Stadtteil sei und damit der Stadtteil umkippen würde. Sie argumentiert mit Überfremdungsängsten der Hausener Bürger, die ernst genommen werden müssten. Und hinten dran kommt da immer noch mal so Parkplatzprobleme, Verkehrsprobleme werden angeführt. Und dass der Islam generell frauenfeindlich wäre und in dieser Form nicht in den Stadtteil passen. Ein sehr zentrales Argumentationsmuster ist, der Stadtteil kippt um und mitläuft da immer dann auch die Angst um Wertverlust für die eigenen Einfamilienhäuser meine ich, also den Wohnbesitz, den es dort gibt. Und da wird nicht so stark drauf rumgeritten, ist aber immer ein Punkt. Es wird in der Argumentation de facto keine Unterscheidung zwischen dem Islam und islamistischen Gruppen gemacht. Moslems und Islamisten ist in diesem Wortgebrauch fast immer dasselbe. Ausgedrückt hat sich das, indem der Sprecher der Hausener BI auch nochmal gesagt hat, so, also diese rassistische, fremdenfeindliche Haltung. Der Sprecher der BI sagte zu dem Vertreter der Moscheegemeinde, Sie können hier erzählen, was Sie wollen, wir wollen Sie hier nicht haben. Das heißt, also was das für eine Gemeinde ist, ist Ihnen völlig Schnups. Ein fast schon völkisches Verständnis von Zugehörigkeit macht sich auch daran deutlich, dass die Moscheegegnerinnen richtig aufgeheult haben und wutend wurden, wenn ihnen von dem Herrn Kalmakschi, dem Sprecher der Moscheegemeinde, gesagt wurde, dass er Deutscher ist, dass er hier bleiben wird und auch nicht wieder gehen wird in irgendein ominöses Heimatland. Das wird als Provokation empfunden. Genauso ähnlich hat auch der damalige Integrationsdezernent der Stadt Frankfurt Diallo argumentiert. Wir sind hier zu Hause, wir gehen nirgendwo hin und sie werden mit uns leben müssen auf die eine oder andere Weise. Und ob eine Moschee gebaut wird oder nicht, wird auch mit beeinflussen, wie wir hier miteinander umgehen können und zusammenleben können. Die Bürgerinitiative spricht immer von einer Megamoschee, die in Hausen gebaut würde. Damit soll offensichtlich Angst geschürt werden. Es geht bei der Moschee de facto aber um einen Gebetsraum für etwa 300 Gläubige. Wer mal in einer durchschnittlichen christlichen Kirche war, wird den Begriff Megamoschee dafür, glaube ich, nicht gebrauchen können. Wenn ich gerade schon dabei bin, die Moschee selbst soll zwei Minarette haben, die von der Moscheegemeinde freiwillig auf 16 Meter Höhe begrenzt wurden, damit sie nicht höher sind als die der benachbarten Kirche. Die Erklärung der Moscheegemeinde ist, sie wollen nicht in einen Wettstreit der Religion, wer hat den höchsten, treten. Und dazu geplant sind einige Wohneinheiten, die auch zur Finanzierung des Gesamtprojektes dienen sollen und ein Restaurant und Gemeinderäume natürlich, wie bei jeder normalen christlichen Gemeinde auch, soll auch ein Gemeindeleben dort möglich sein. zentrale Protagonisten der BI sind, außer ihrem Sprecher oder zentrale Stichwortgeberin ist unseres Erachtens Hiltrud Schröter. Die Frau hat mehrere Bücher zum Thema Islam und Menschenrechte veröffentlicht, denen sie zumindest in jüngeren Veröffentlichungen den Islam generell als mit dem Grundgesetz nicht vereinbare Religion bezeichnet und sehr stark die Frauenfrage des Islam auch aufgreift. Sie ist auch Referentin in anderen Städten und sie benutzt eigentlich oft einen rechten Sprachgebrauch, würde ich sagen. Also das drückt sich aus, dass sie ihre Homepage Heimatseite nennt, was ich sonst fast nur von Nazis kenne, also mit wenigen Ausnahmen. Und die Form, wie der Islam einfach als das Fremde angesehen wird. Sie im Hintergrund ganz kurz, sie war Lehrerin auf der Ernst-Reuter-Schule. Die Ernst-Reuter-Schule ist in Frankfurt ziemlich bekannt, weil sie eine der wenigen integrierten Gesamtschulen ist. In den 70er Jahren eine Schule war, die ihren Direktor selbst wählen konnte und insgesamt eine linke Schule war. Und auch sie selbst hat bis in die 80er Jahre oder Anfang der 90er Jahre eher für ein kulturelles Miteinander auch geworben. Auch in ihrem ersten Buch Arabesken hat sie für ein kulturelles Verständnis miteinander geworben. Da ist also offensichtlich innerhalb der Beschäftigung mit dem Islam etwas gekippt. Dieses erste Buch von ihr, Arabesken, ist auch unter anderem von Sabine Kebier sehr gelobt worden und man kann bei ihr nicht sagen, dass sie aus dieser ganz rechten Tradition stammt, im Gegensatz zu einer zweiten Person, die sehr zentral ist für diese Proteste, nämlich Wolfgang Hübner. Wolfgang Hübner ist Stadtverordneter für die Partei Bürger für Frankfurt. Er ist offiziell nicht Mitglied der BI, aber wenn man auf den Veranstaltungen ist, sieht man, wie eng die Verbindungen sind, insbesondere zwischen Hübner und Hiltrud Schröter, aber auch zu anderen Mitgliedern der Bürgerinitiative. Das ist ein Herz und eine Seele und Erklärungen der Bürger für Frankfurt werden auch auf der Homepage der Bürgerinitiative zustimmend publiziert. Zu Wolfgang Hübner kurz zu seinem Hintergrund. Er ist ein alter Spezi von Horst Mahler, war mit Horst Mahler auch schon in der maoistischen und nationalistischen KPD zusammen und hat mit ihm und anderen Nazis versucht, Bürgerbewegungen für unser Land zu gründen, die in den 90er Jahren mehrfach versucht hat und Anfang dieses Jahrzehnts noch mal mehrfach versucht hat, an die Montagsdemonstrationen der DDR anzuknüpfen und mit Parolen wie "Wir sind das Volk" Stimmung zu machen, insbesondere gegen das Finanzkapital, versucht hat, Kundgebung an der Börse zu machen, die meistens gescheitert sind. Und kannst du kurz sagen, wann das war, welchen Zeitraum? War das damals 98, als Mahler seine Mutter... Nein, das war viel später, Ende der 90er, Anfang dieses Jahrzehnts. Haben die versucht, diese Tradition der Montagsdemonstration wieder aufleben zu lassen. Und zum größten Teil Ende der 90er, 97 bis 99 war, glaube ich, der Höhepunkt dieses Versuchs. Und dann war es irgendwann gescheitert. Ja, 98 hat er gefragt, da hat Mahler seine Montagsdemos in Berlin gemacht. Nee, ich hab 89 verstanden, war ein Missverständnis. Ja, um 98 war das, genau. Das war der Versuch, das auch in Frankfurt zu etablieren, gemeinsam mit Hübner und Paulitsch. Paulitsch ist eine NPD-Funktionärin und eine Aktivistin der Freien Kameradschaften gewesen. Ich habe lange nichts von ihr gehört. Ja? Also... Okay. Tragend für diese Bürger für Frankfurt ist außer der harten Frontstellung gegen den Islam ein aggressiver Geschichtsrevisionismus, der sich darin ausdrückt, dass versucht wird, ein Gedenken an die Opfer des Bombenkrieges in Frankfurt in einer Weise zu zelebrieren, dass der mindestens relativierend ist oder gar die Amerikaner und Briten als die Hauptkriegsverbrecher darzustellen. Und dazu hatten sie unter anderem diesen sogenannten Bombenkriegsspezialisten Jörg Friedrich eingeladen. Zu diesen Veranstaltungen kommen dann aber auch Leute wie Otto Ries, der jüngst verstorbene Ritterkreuzträger und Repräsentant der Erlebnisgeneration für die Alt- und Neunazis im Rhein-Main-Gebiet zumindest. Ich glaube aber auch bundesweit. Das macht die BI, ja? Nee, das macht Bürger für Frankfurt, Wolfgang Hübner. Und Wolfgang Hübner ist einer der, neben Hiltrud Schröter, einer der wesentlichen Stichwortgeber in dieser Debatte um die Moschee. Und die treten gemeinsam auf. Und es ist sehr klar, dass die Sympathien füreinander sehr groß sind. Wenn man sie miteinander sieht, ist die Unterscheidung fast schon eine akademische, würde ich sagen, zwischen der BI oder zwischen den führenden Personen der BI, um es präziser zu sagen, und Wolfgang Hübner und Bürger für Frankfurt. Die BI. Zu diesen Bürger für Frankfurt muss man noch sagen, dass sie versuchen, auch in eine Linke reinzuwirken in einer gewissen Art, also sich gegen die U-Bahn-Privatisierung zu stellen und damit auch zeitweise mit Attac und der PDS angebandelt haben. Das konnte nur nach sehr starken Interventionen von Antifaschistinnen und Antifaschisten, insbesondere aus der Anti-Nazi-Koordination, so ein Stück weit zurückgedrängt werden. Ja, die BI, nochmal zur BI selbst, beziehungsweise dem, wie sie auftritt und wie sie sich selbst präsentiert. Sie weist auf ihrer Homepage auch auf andere Proteste gegen Moscheebauten hin, also zum Beispiel in München, Köln und in Berlin. Also die werden als Bezugspunkt genommen für eine Gesamtabwehrhaltung gegen den Moscheebau und zur Selbstlegitimation auch mit herangezogen. Der Name der Website der BI ist pro-frankfurt.org, was auch auf eine Sympathie für ähnliche Bewegungen wie Pro-Köln schließen lässt, meines Erachtens. Die BI distanziert sich lauwarm von NPD und REPS und anderen ähnlichen Sachen. Sie hat explizit nicht zu einer NPD-Kundgebung oder zu einer NPD-Demonstration gegen den Moscheebau aufgerufen, fürchtet offensichtlich hierdurch sich politisch unmöglich zu machen, indem sie mit der NPD in einen Topf geworfen wird. Das ist ihnen sehr wichtig. Da haben sie große Berührungsängste, die meinem Eindruck nach aber eher taktisch motiviert sind. Soweit zu dem Teil. Ich komme jetzt zur Moscheegemeinde und wie die agiert hat. Ja? Ganz kurz, weißt du irgendwas darüber, wie viele Leute das sind und wie fest die Strukturen sind? Also treffen sie sich tatsächlich oder ist das eher so eine virtuelle Präsenz durch diese Internetseite, die maßgeblich dann wahrscheinlich von dieser Hiltrud Schröter. Ich denke, dass sie in der Kern der BI sich schon zumindest zeitweise, also auf dem Höhepunkt ihrer Tätigkeiten, regelmäßig getroffen hat. Zu Versammlungen, also zur Gründung der BI sind über 100 Leute gekommen. Auf den Veranstaltungen, also es gab drei große Veranstaltungen, die zum großen Teil vom Ortsbeirat auch initiiert waren, war ein harter Kern von 100 bis 150 Leuten auch, die zum Umfeld der BI und die diese Verhaltensweisen, wie ich sie eben dargestellt habe, Empörung über, also die einfach, für die ist Deutsch, weiß, christlich sozialisiert und nichts anderes. Also einen völkischen Nationenbegriff haben. Und also die Frage ist, ich kann sie nicht ganz exakt beantworten, aber wenn es in dieser Zeit müssen sie sich regelmäßig getroffen haben, meiner Meinung nach. Ob das jetzt noch so ist, finde ich schwer zu sagen. Die Moscheegemeinde hat sich als sehr diskussionsfreudig dargestellt. Sie erklärt ihr Bauvorhaben auf Veranstaltungen mit einer relativ gut und professionell gemachten PowerPoint-Präsentation und betont dabei, dass die Moschee einen offenen Charakter haben soll und dieser soll sich auch in der Architektur ausdrücken, also ein transparentes Gebäude. Wir wollen Teil dieser Gesellschaft werden oder sind es eigentlich schon und das soll sich auch in der Moschee ausdrücken. Sie lädt jüdische und christliche Gemeinden ein. Diese sollen auch zur Einweihung oder beziehungsweise auch zur Grundsteinlegung eingeladen sein und ist sehr darauf bedacht, eine Offenheit und Transparenz zur Schau zu stellen. Gleichzeitig ist ein Stolz darauf zu spüren, jetzt endlich ein repräsentatives Gebäude zu bekommen. Sie sagen, wir können dann auch Leute gleichberechtigt einladen in Wir werden immer eingeladen in Gemeindezentren und unser Gebäude in einem Industriegebäude, das ist einfach unschön so quasi. Immer wieder werden sie gefragt, warum ausgerechnet in Hausen, wo es dort doch schon zwei Moscheen gibt. Dazu muss man vielleicht kurz was zu Hausen sagen. Das Ganze ist ein Mischgebiet. Das heißt, es ist relativ einfach ein Bauvorhaben durchzubekommen. Und auf der anderen Seite wollten sie nicht in einem reinen Industriegebiet ihre Moschee bauen, was ich auch nachvollziehbar finde. Guter Anschluss für Verkehrsmittel ist für eine Gemeinde, deren Mitglieder verstreut sind in Frankfurt und im Umland, natürlich auch ein wichtiger Faktor. Die Moschee selbst wird formal übrigens nicht in Hausen stehen, sondern im sogenannten Industriehof, der ein extra Stadtteil ist. Also die Behauptung der Hausener BI, dass es die dritte Moschee in Hausen ist, zumindest stadtplanisch von der Aufteilung der Stadtteilgrenzen der offiziellen einfach falsch. Ihrer Selbstdarstellung nach will die Gemeinde den Koran in einem historischen Kontext interpretieren, was also zumindest von dem, wie sie sich darstellt, auch in einem Widerspruch zu fundamentalistischen Strömungen in allen Religionen steht, die natürlich sehr wortgläubig sind und keineswegs den Islam oder andere Religionen in ihrem historischen Kontext erklären. Der Sprecher der Moscheegemeinde tritt sehr eloquent auf. Er ist Anwalt, in Frankfurt geboren. Und zwei, drei Beispiele. Auf die Frage nach der Diskriminierung von Christen in seinem Heimatland, die von der BI gestellt wurde, antwortete er: In meinem Land gibt es keine Diskriminierung von Christen. Christen können ihre Religion in Deutschland glücklicherweise ohne jede Beschränkung ausüben. Erinnert so ein bisschen an Ignaz Bubis, wenn er gefragt wird nach den Zuständen in seinem Land und oder was er dann zur Wahl seines neuen Staatspräsidenten sagt. Und dann sagt er, ach, Herr Herzog ist doch schon zwei Jahre Bundespräsident. Auf die Frage nach der sogenannten Kamelfatwa, also die soll besagen, dass eine Frau nicht weiter als einen Kamelritt ohne Begleitung aus ihrer männlichen Familie reisen dürfe, stand eine unverschleierte Frau aus der Gemeinde auf und sagte, dass sie alleine oder mit einer Freundin auch eine Weltreise machen kann, ohne damit gegen den Islam zu verstoßen, und dass sie durchaus auch schon längere Reisen ohne männliche Angehörige gemacht hat. Das hat es relativ leicht gemacht, die Sympathien zu verteilen für Antifaschistinnen und Antifaschisten, würde ich sagen, ohne da in die Details islamischer Theologie einsteigen zu wollen und zu können, meinerseits auch, oder auch von den meisten meiner Genossinnen und Genossen, war das nicht Ziel, um das auch gleich dazu zu sagen. Ja, zur Reaktion des offiziellen Frankfurt. In Hausen selbst gab es durchaus eine parteiübergreifende Ablehnung im Ortsbeirat. Also die CDU dort hat sich zunächst sehr skeptisch bis ablehnend geäußert, die Bürger für Frankfurt sowieso, die Reps, aber auch Teile der Grünen waren gegen die Moschee. Von der SPD hat man zunächst nicht viel gehört. Die hat mehr oder weniger gesagt, ja, dann sollen sie halt bauen, in ihren Bart gemurmelt. Die PDS bzw. Linkspartei haben sich eindeutig für den Bau erklärt. Die CDU hat ganz massiv die Finanzierung des Baus in Frage gestellt. Dazu kann ich vielleicht nachher noch mal mehr sagen. Beziehungsweise immer wieder angedeutet, da müssten dunkle Machenschaften im Spiel sein, die fast schon einen antisemitischen Touch hatten von der Art, wie argumentiert wurde. Also Spekulationen, Begriffe von Spekulationen waren plötzlich im Raum, wie man sie normalerweise, klassischerweise Juden in einem antisemitischen Weltbild unterstellt. Also wir haben eine CDU-Grünen-Regierung in Frankfurt, muss ich vielleicht dazu sagen, seit einiger Zeit. Und die schwarz-grüne Stadtregierung hat öffentlich erklärt, die Genehmigung nach dem Baurecht findet selbstverständlich nach dem Baurecht statt. Der entsprechende Referent des Bauamtes war eigentlich derjenige, der am konsequentesten auf den Veranstaltungen gesagt hat, das wird gebaut, da gibt es überhaupt keine Frage, es gibt überhaupt keine. Also die paar hundert Fahrzeuge am Hausener Kreisel, macht euch nicht lächerlich, Leute. Also das ist ein Pups im Vergleich zu dem, was es an Verkehrsaufkommen gibt. Und die Verkehrs- und die Parkplatzprobleme sind eigentlich auch relativ gut gelöst und beziehungsweise gut lösbar. und eigentlich fast konsequenter als die meisten Politiker hat das Bauamt da eine strikt rechtsstaatliche Position eingenommen, die natürlich auch auf wütenden Widerspruch seitens der BI gestoßen ist. Auch die Oberbürgermeisterin Frau Roth sprach sich für den Bau der Moschee aus. Sie hat auch auf einer Demonstration des sogenannten Römerbergbündnisses. Das Römerbergbündnis ist ursprünglich ein Bündnis der Kirchen, der jüdischen Gemeinde, des DGB und des Stadtjugendringes in Frankfurt. Es ist gegründet worden explizit als Alternative zu antifaschistischen Bündnissen, also zu den aktivistischen antifaschistischen Bündnissen. War dann im Rahmen, wie die Diskussionen laufen, gezwungen, noch eine Demonstration relativ nah am Ort der NPD-Demonstration zu machen. Und dort hat Oberbürgermeisterin Roth, die zumindest vom Image her eher zum liberalen CDU-Flügel gehört, sehr betont, dass sie selbstverständlich für Religionsfreiheit und gegen Nazis ist und diese Ansinnen zurückgewiesen. Gleichzeitig gibt es eine Tendenz zur Bevormundung der Moscheegemeinde, drückt sich darin aus, dass ihr immer wieder gesagt wird, sie müsse auf ihre Nachbarn zugehen, was angesichts dessen, dass die Gemeinde das schon von sich aus gemacht hat, ein bisschen sehr paternalistisch und bevormundend wirkt. Das ist ungefähr so, wie wenn wir beide zu meinen Eltern gehen würden und ich würde dir vorher sagen, gib aber schön die Hand und sei freundlich zu ihnen. Und dann würdest du mir wahrscheinlich sagen, leck mich doch am Arsch. Was hältst du von mir? Niemand von uns würde sich so ein Verhalten gefallen lassen. Und daher ist das schon ziemlich unverschämt. Sie müsse auf die Vorbehalte gegen den Islam abbauen und hätte da eine Aufklärungsfunktion. Und immer wieder wird auch gesagt, dass die Minarette nicht höher sein dürften als der benachbarte Kirchturm. Ein Problem, was wie gesagt sehr früh vom Tisch war und von der Moscheegemeinde selbst überhaupt nicht mehr angestrebt wurde. Trotzdem wurde versucht, sich damit zu profilieren, als jemand, der zwar Religionsfreiheit gewährleistet, aber auch der Moscheegemeinde ihre Grenzen sozusagen zeigt und auf anti-islamische Strömungen durchaus zu integrieren in diesen öffentlichen Diskurs. Immer wieder wird auch von dieser Seite gesagt, die Ängste der Bürgerinnen müssten ernst genommen werden. Worin diese berechtigten Ängste dann bestehen, wird eigentlich wenig formuliert. Das ist so eine rhetorische Standardformulierung, die immer wieder auftaucht. Wir haben noch halbwegs in der Zeit. Ja, wie war unsere Reaktion oder insgesamt der Linken von Seiten der Anti-Nazi-Koordination, in der auch ich mit einer Reihe von autonomen Antifaschisten mitarbeiten, war es so, dass zwei Flugblätter gemacht wurden, die auch auf den Veranstaltungen in Hausen und teilweise auch in die Hausener Briefkästen eingeworfen wurden. Der erste Flugblatt hieß Dulden heißt beleidigen und hat versucht, den Rassismus, oder auch genauso wie das zweite, HK und der Moscheebau in Hausen, also HK stand für Herrn Kai Makshi, den Sprecher der Moscheegemeinde. Und beide haben versucht, sehr stark den Rassismus der Ängste offenzulegen und die Parole war kein Verständnis für Rassisten. Wir sind auf die Veranstaltung gegangen, auch auf die des Ortsbeirates, haben uns dort zu Wort gemeldet, weniger um einen Diskurs mit der BI zu führen, sondern um deren Intentionen offenzulegen und zu denunzieren und um ihnen was entgegenzusetzen. Und Linkspartei habe ich schon kurz gesagt, die war von Anfang an dafür. Von Seiten von Ökolinks, die in Frankfurt mit Jutta Dittfurt eine relativ prominente Vertreterin haben und auch im Stadtparlament vertreten sind. Also es gibt in Hessen keine Prozenthürde für die Teilnahme in den Stadträten, also um ins Stadtparlament gewählt zu werden. Und diese hat eine ganz gute, ordentliche Rede gehalten unter der Überschrift »Keine Kreuze, keine Schleier«. Eine eindeutig antiklerikale Rede, die aber trotzdem gesagt hat, natürlich muss diese Moschee gebaut werden dürfen. Wie haben Nazis darauf reagiert, hatte ich gesagt, wollte ich noch zwei, drei Worte sagen. Die Republikaner haben ihren Landtagswahlkampf geführt mit der Parole Minarettverbot und versucht, mehrere Kundgebungen, Infoveranstaltungen dazu zu machen, die meines Wissens alle oder fast alle abgesagt wurden. Die NPD ist relativ spät auf den Zug aufgesprungen. Die haben im Juli letzten Jahres noch eine Demonstration durch Hausen gemacht, die ausschließlich sich gegen das Finanzkapital richtete und in der Mobilisierung überhaupt nicht auf den Moscheebau eingegangen ist. Vier Monate später haben sie dann, ungefähr im Oktober haben sie dann eine Demonstration gemacht, die sich gegen den Moscheebau richtete, mit sicher für sie selbst enttäuschender Beteiligung von etwa 80 Leuten, glaube ich, meiner Erinnerung nach gerade. Sie haben natürlich ein Problem damit, dass gerade der in Hessen im Moment dominante Teil der NPD aus den Freien Kameradschaften, dass dieser auch ein Bündnis mit islamistischen Gruppen gegen Israel und gegen die USA sucht. Sie versuchen das mit so einer multiethnischen, die Leute müssen jeweils in ihrem Land kämpfen. Ein ordentlicher Islamist kommt nicht nach Deutschland, sondern kämpft in seinem Land gegen die westliche Dominanz und dann ist er unser Bundesgenosse und damit diesen Widerspruch zu überdecken bzw. so damit umzugehen. Beide Parteien haben damit bei den Wahlen keinen großen Erfolg gehabt, sind deutlich unter 1% geblieben. Hängt möglicherweise damit zusammen, dass die CDU eine offen rassistische Kampagne gegen Ausländerkriminalität gefahren hat und dadurch wahrscheinlich einen Teil der Stimmen gekriegt hat, die sonst auch an den rechten Rand gehen würden. Und außerdem wählen diese Leute oft auch taktisch. Es ist einfach klar, weder Reps noch NPD schaffen es, wenn sie gegeneinander kandidieren, in Hessen über 5% zu kommen. Das ist einfach nicht drin. Ja, soweit erstmal. Vielleicht gibt es Fragen oder Ergänzungen auch. Und, ja, ich würde gerne noch mal... Ich würde halt gerne noch mal wissen, du hattest gesagt, auf der Internetseite werden auch Links zu anderen Gruppierungen gemacht, zu anderen Städten oder Bündnissen, die gegen Moscheebau arbeiten, von dieser Bürgerinitiative. Mhm. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da auch irgendwie persönliche Kontakte? Weißt du das? Ob die auch versuchen, zu anderen Städten Kontakt aufzubauen? Sind die in diesem Städtebündnis gegen Islamisierung eventuell drin? Oder wie sieht das da aus? Also Kontakte gibt es mit Sicherheit. Wie die genau aussehen, kann ich nicht sagen. Die Links gehen auf, sind relativ breit, von Zentralrat der Ex-Muslime bis Pax Europa. Diese Seite von Akte Islam, von Udo, wie heißt der? Kalfkotte? Ulfkotte, genau, ja. Pro Köln, glaube ich, auch. Oder bin ich fast sicher? Also... ja, bestimmt. Das ist so das Spektrum, zu dem Sie gerne verlinken. Ja. BFF natürlich. Die engen Kontakte habe ich ja schon gesagt. Und das sind Ihre Bündnispartner. Der Teil der Rassisten, die es schaffen, ein halbwegs bürgerliches Fassade aufrechtzuerhalten, trotz ihrer offenen Rassismus und ihrer geschichtsrelativierenden Position. Weil man dazu vielleicht ergänzen kann, also wir haben jetzt auch im Vorfeld von Köln darüber diskutiert, ob man bei diesem BFF was macht nochmal. Und da war schon unser Eindruck, dass sie es tatsächlich relativ erfolgreich schaffen, dieses bürgerliche Image aufzubauen und auch durchzuhalten. Das war dann nach dieser Geschichte mit diesem Versuch der geschichtsrevisionistischen oder das geschichtsrevisionistische Ticket zu spielen, war das ein Problem, aber inzwischen sind sie, glaube ich, wieder relativ gut integriert und haben auch, so ist zumindest unser Eindruck, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, einen relativ großen Anteil von politischen Bürgertum. Also sind jetzt nicht nur alles Leute, die irgendwie sich wahrscheinlich sogar noch nicht mal selbst als rechts bezeichnen würden, sondern auch viele, die sich um die Müllgebühren, um Parkplätze, um sonstige Geschichten halt interessieren. Ich habe jetzt mal ein Beispiel von Hübner, der zentrale Sprecher dieser Bürger für Frankfurt ist. Versucht das so ein bisschen aufzuklambüsern und zu zeigen, wie stark dessen Verwurzelung im rechten Milieu entgegen seiner Außendarstellung ist. Angetreten bei der letzten Kommunalwahl sind Bürger für Frankfurt auf einer Liste, auf der sie dann auch Leute von der Tierschutzpartei hatten. Und zunächst gab es auch ein Bündnis mit der Partei Die Grauen. Die haben dann, als das Ganze ruchbar wurde, was ist BFF für eine Organisation, doch nochmal einen Rückzieher gemacht und das wieder verlassen. Von daher klappt das, glaube ich, auch ganz gut. Aber es muss halt immer, ich glaube, es ist richtig, diesen Hintergrund von Hübner sehr, sehr stark auch zu betonen, um diese Politik zu diskreditieren. Ich meine, es war ja jetzt oft die Tage die Rede von vielen Leuten, Bernhard gestern auch, dass er den Begriff Rechtspopulisten problematisch findet. Aber gerade in diesem Bereich würde ich sagen, also wenn man sich die Programme von Das Grauen, ich nenne sie Das Grauen, sie haben sich ja mittlerweile aufgelöst oder gesplittet, anguckt, dann ist das Rassismus pur. Also da gibt es einfach Andockungspunkte. Und die Tierschutzpartei gab es auch genügend Publikationen, das ist auch genauso ein reaktionärer Verein. Das ist diese Soft-Debatte, wo du sagst, die sehen sich selber nicht als Rassisten, sehen sich selber nicht als Nazis, als Faschisten. Aber ja, das ist genau diese Braunzone, wenn man es jetzt ganz, oder Graubraunzone, wie man es auch immer ausdrücken will. Und ich habe jetzt gerade, ich war ja ganz kurz weg, weil ich den anderen Forum mal kurz reingeschnuppert. Es gibt ja jetzt auf der Seite von der Frankfurter Antifa-Koalition jetzt irgendwie Hiltrud Schröders neueste Bekundung, man soll in Frieden miteinander leben oder so. Da steht irgendwie politisch inkorrekt, wird sich ärgern. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, was da stand, keine Zeit gefunden. Hast du da schon was zu gesagt oder? Ja, der Weg war genau umgekehrt. Hiltrud Schröter hat vor knapp 10 Jahren ein Buch, oder etwa 10 Jahren, kann auch schon gut 10 Jahre her sein, ich glaube 97 oder 96, ein Band veröffentlicht, der Arabesken hieß und in dem sie noch für ein verständnisvolles Umgang der Kulturen miteinander plädiert hat. Und das hat sich geändert. Ihr letztes Buch, wie heißt das, ist... Islam, Menschenrechte und genau, das Gesetz Allahs, Menschenrechte, Geschlecht, Islam und Christentum ist der Titel ihres neuen Buches, wo sie sehr pauschal, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, den Islam als grundgesetzfeindlich und nicht vereinbar mit dem Grundgesetz, also eigentlich müssten ihrer Argumentation nach islamische Gemeinden wegen ihrer Grundgesetzwidrigkeit verboten werden. Aber was ist jetzt mit diesem neuen Statement? Nee, das ist kein neues Statement, das ist das alte. Das ist ein Missverständnis. So ein Missverständnis. Oder das ist dann, ich glaube, wenn du selber sagst, du hast es noch nicht ganz gelesen, ja. Dann hast du den Dreh, glaube ich, in dieser Veröffentlichung der Anti-Nazi-Koordination nicht mitgekriegt oder dadurch, dass es jetzt von der Anti-Nazi-Koordination veröffentlicht wurde. Ich fand das auch unglücklich, wie das gemacht wurde, aber das ist nicht der Dreh, sondern es ist genau umgekehrt. Ihre Position hat sich sehr radikalisiert von einer halbwegs verständnisvollen Kritik zu einer absolut aggressiven Ablehnung des Islam. Sie hat auch ein SPD-Ticket. Sie war ganz früher wahrscheinlich, ganz früher war sie mal in der SPD, ist aber schon lange her auch. Und ich habe zu ihr vorhin auch noch 2, 3 Sachen gesagt, also dass sie Lehrerin an der. Ja, ich würde nur ganz kurz dazu ergänzen, dass sie ja jetzt auch in diesem neuen Sammelband mit veröffentlicht, wo auch dieser Hartmut Kraus, der ja hier jetzt nicht zur Konferenz kommt, mit veröffentlicht und in dem ja wohl auch einige junge Freiheit-Autoren und das Umfeld oder 8 junge Freiheit-Autoren mit publizieren und da veröffentlicht sie auch mit in diesem neuen Band. Also das entspricht auch dem, was ich gesagt habe, dass es keine Berührungsängste gibt gegenüber einem sich seriös gerierenden Rechtsextremismus wie junge Freiheit, BFF und anderen, aber gegenüber NPD, das sind so die Schmuddelkinder, von denen man doch auf Distanz bleiben will, weil es einfach scheiße fürs Image ist. und Junge Freiheit, der haben so viele sozialdemokratische und CDU-Politiker und auch Grünen-Politiker schon Interviews gegeben, dass mit denen zusammen irgendwo zu erscheinen eigentlich keine Diskreditierung mehr ist. Ich denke, von daher können Leute wie Hildrud Schröter sich das leisten. Sie ist übrigens auch von der Welt interviewt worden vor einiger Zeit zu ihrer Islamkritik. Und sie kann da durchaus ein breiteres Spektrum ansprechen. Und als seriöse Islamkritikerin zunächst mal erscheinen. Oder das ist ihr, sicher ihr Bestreben. Ich fände es aber trotzdem schon wichtig, sie ernst zu nehmen. Also, dass die Junge Freiheit sich von der NPD ganz klar distanziert hat, dass sie sich getrennt haben zur Zeit von Andreas Mölzer, von der FPÖ, das sind einfach klare Statements. Dass sie halt in der Debatte mit dem Konflikt halt Institut für Staatspolitik und Weikersheim ganz klar gesagt haben, wir fahren den Christentrip und nicht den Heidentrip. Das sind einfach Sachen, die auch thematisiert gehören. Dass Junge Freiheit halt das christliche Abendland verteidigt, das Institut für Staatspolitik, und da auch Andockungen zu Political Incorrect sind, weil die ja auch gegenseitig Austauschabos machen, auf ihre Konferenzen gehen. Und eigentümlicherweise ist ja auch dann wiederum eigentlich frei in dem Boot, weil sie Austauschabos machen, auf die Konferenzen gehen und sich gegenseitig verlinken. Wobei halt da Arne Hoffmann ja auch wiederum als der Kämpfer für den Islam ist, was ja irgendwo auch wieder widersprüchlich ist. Also ist auch ein bisschen Buddel-Buddel in diesem Sumpf von, wie man sie auch immer nennen will, neuen Rechten oder Rechtspopulisten oder sonst wie. Also sprich, Junge Freiheit, Institut für Staatspolitik, Political Incorrect und eigentlich frei. Und alles, was da drumherum sich sammelt. Ich würde aber trotzdem nochmal sagen, dass wir Jesus machen. Achso, schön, aber da waren wir nicht. Ja, okay. Da habe ich was erst. Du hast gesagt, dass die Gemeinde, also die Moscheegemeinde, sich relativ offen gibt. Ich habe jetzt, also vor ein paar Jahren gab es die gleiche Diskussion auch in Mannheim. Da wurde die Moschee gebaut und auch unter so dem Vorzeichen, dass es da Leute gab, die sehr stark sich geöffnet haben und sehr stark darauf geachtet haben, dass die Moschee integrativ ist. Und dann gab es trotzdem so Sachen, dass man dann plötzlich gemerkt hat, oh, da sind Faschisten drin, da wird mein Kampf verkauft in dieser Moscheegemeinde. Mhm. Und da ist meine Frage, also kannst du noch ein bisschen genauer auf die Gemeinde eingehen und auch, ob es solche Gefahren geben könnte? Vielleicht die Fragen. Ich habe auch zwei Fragen. Du hast diese Avancen erwähnt von Seiten der Kameradschaften, war das Richtung islamistischer Gruppen oder von NPD-Kreisen? Also gibt es da auch konkrete Kontakte oder ist das nur so eine politische Linie, die fahren? Wäre meine erste Frage. Mhm. Ob es da schon irgendwie Verbindung gibt, auch bestimmte islamistische Gruppen oder Kreise, auf die sie sich da die abzielen. Und das Zweite jetzt in der Linken, wie ist es mit politischen Gruppen, die einen eher migrantischen Hintergrund haben, zum Beispiel kurdische, türkische Linke? Haben die auch Position bezogen oder sind die involviert in eure Bündnisarbeit? Also wir sind nicht in, wir haben nicht in dem Sinne versucht, das zu überprüfen, wie du das jetzt meinst. Wir haben mit ein paar Mal mit Herrn Kalmatschi geredet. Wir haben geguckt, wie treten die auf, wie argumentieren sie. Und das war, ich finde es auch sehr schwierig, wenn du aus einer Situation, also oft war das nach öffentlichen Veranstaltungen, dass wir in der Kneipe zusammengesessen haben oder so etwas. Und nach diesen inquisitorischen Fragen von Seiten der Bürgerinitiative dann zu sagen, ach ja, übrigens, wie haltet ihr es denn auch damit? Ja, das ist so ein bisschen, als wolltest du das fortsetzen, was gerade stattgefunden hat. Und ich denke, für den Fall, dass es weitere Sachen seitens dieser Hausener BI gibt und wir enger zusammenarbeiten, wird es sicher noch mal Gelegenheiten geben, sich genauer auch über solche Sachen auszutauschen und nachzufragen. Von dem bisherigen Standort in Griesheim, einem anderen Stadtteil in Frankfurt, ist es nicht bekannt, dass es ein besonderer Treffpunkt für Fundamentalisten wäre, beziehungsweise es gibt entgegengesetzte Behauptungen von Leuten, denen ich erstmal so vertrauen würde. Und eine war das Erste. Was ist mit türkischen und kurdischen Linken, war die Frage. Ja, auf einer dieser Veranstaltungen war ich mit Genossen vom türkischen Volkshaus, kemalistische Linke, um es mal ganz klar zu sagen, also eindeutig anti-islamistisch und so. Und die Reaktion der Genossinnen und Genossen war, da möchte man ja Fundamentalist werden, wenn man diese, diesen Mob hört. Und sie sind ganz klar dafür, dass diese Moschee gebaut wird. Am Anfang mit ein bisschen Widersprüchen auch bei ihnen intern, aber je mehr die Leute bei diesen Veranstaltungen dabei waren und gesehen haben, wie die Gegner argumentieren, desto mehr war auch bei denen das Gefühl, diese Moschee muss einfach gebaut werden. Also weil die Konfrontationslage so klar war, dass also man wünscht denen möglichst viele Moscheen an den Hals, wenn man sie sieht. Das ist einfach so eine spontane Reaktion von dem Ekel auf das, was einem da so entgegentritt. Also nicht als tatsächliche Position, sondern so als, als Emotion, wenn du da rausgehst. Und da haben die türkischen Genossen genau das, dasselbe Gefühl gehabt wie ich. Und deshalb... das war deine zweite Frage nochmal. Diesen Versuch, Kontakt aufzubauen von Seiten von Nazis zu. Ah ja. Gut, das ist ja schon länger auch. In Hessen wüsste ich gerade nicht, wisst ihr das? Ja, es gab diese, es immer mal, ne? Aber es gab den Versuch, sich zumindest in so eine Linie zu stellen, dieser Ahmadinejad. Klar, das ist, genau, das kann ich gerade kurz erzählen. Ist, als während der Fußball-WM haben die Nazis zu einer Demonstration aufgerufen. Mein Freund ist Ausländer und mit Bildern von Ahmadinejad drauf. Und haben sehr offensiv versucht anzuknüpfen an dessen Äußerungen, insbesondere gegen Israel und zum Holocaust, dass das ja nun eigentlich nicht sein kann. Da gab es einen offensiven Bezug des Hessischen Landesverbandes und der Freien Kameradschaften auf, was zu diesem Zeitpunkt relativ identisch war, weil der Vorsitzende der Hessischen NPD, Marcel Wöll, ist auch die zentrale Führungsperson der Freien Nationalisten bis vor kurzem gewesen im Rhein-Main-Gebiet. Und das war ganz klar, dieser Bezug. Ansonsten ist ja bekannt, dass Horst Mahler und andere Nazis nur deswegen nicht nach in den Iran geflogen sind, um an der Holocaust-Leugner-Konferenz teilzunehmen, weil sie ein ausdrückliches Verbot dazu hatten. Und ist klar, das hat ein strafrechtliches Nachspiel. Untere NPD-Funktionäre sind auch trotzdem auf dieser Konferenz gewesen. Aber ich glaube nicht aus Hessen. Ne? Also und es äußert sich sehr stark schon auch in diesen Friedensdemonstrationen während des Irakkrieges, den die Nazis gemacht haben. Also Anführungszeichen natürlich. Davon gab es eine in Hanau mit relativ geringer Beteiligung. Mein Eindruck ist, dass dieser positive Bezug auf den Islam was für die Kader ist, also für die, die fest dabei sind. Die Demonstrationen sind meistens wesentlich kleiner, als wenn es gegen Ausländer geht oder wenn es gegen Hartz IV geht von Seiten der Nazis, da können sie viel besser mobilisieren oder gegen das internationale Kapital, weil dieser Spagat, den ich vorhin angedeutet habe, glaube ich, nur für die, den engeren Umkreis vermittelbar ist und schon ihre Skinhead-Freunde, die mal mit auch auf eine Demonstration gehen, von ihnen da nur schwer für zu mobilisieren sind. Aber das scheint mir in Hessen genauso zu sein wie bundesweit, also keine so Spezifikum von den Frankfurtern. Und meine Interpretation, dass sie so später draufgesprungen sind, auf, im Gegensatz, also das Ganze hat da schon auch eine Zeit lang gebrodelt. Und wenn sie ihr Ohr in Hausen gehabt hätten, dann hätten sie auch schon früher wissen können, da ist ein Moscheebau geplant und eigentlich könnten wir uns da dranhängen und an die Spitze der Bewegung setzen. Und dass das nicht geklappt hat, hängt meiner Meinung nach genau damit auch zusammen, mit diesem Widerspruch. Und dass die Hausener BI bisher keine Demonstration gemacht hat, hängt umgekehrt meiner Meinung nach damit zusammen, dass diese Art der Mobilisierung ihnen von sie ein bisschen in eine Nazi-Ecke drängen würde, möglicherweise derzeit. Nachdem diese NPD-Demo stattgefunden hat, trauen sie sich das, glaube ich, nicht. Und sie sind sich, glaube ich, auch nicht sicher, wie mobilisierungsfähig sie ohne die offenen Nazis sind. Und mit denen zusammen demonstrieren wollen sie ja nun nicht. Also für sie wäre das Schlimmste, eine Demo anzumelden, wo vorne 80 Klatzen laufen mit den entsprechenden Parolen und von der sie sich dann die ganze Zeit distanzieren müssen. Also diese Mobilisierung auf der Straße hat bisher kaum oder eigentlich überhaupt nicht stattgefunden. Es war eine Mobilisierung in Bürgerhäusern und es gibt da immer mal wieder Ankündigungen aus dem Umfeld der BI. Man werde jetzt entschiedenen Widerstand leisten. Ob daraus was wird, bin ich ein bisschen skeptisch, weil ohne so eine Vorform von öffentlicher Straßenmobilisierung ist es meiner Erfahrung nach auch aus linken Mobilisierungen und ich glaube, dass die formal, also vom Aufbau von der Kampagne, es da durchaus Parallelen gibt und auch geben muss, sehr schwer, also aus dem Stand vom Protest in den Widerstand überzugehen und es auch so eine gewisse Demoralisierung gibt, dadurch, dass alles entschieden zu sein scheint auf Seiten der Moscheegegner. Vielleicht kann man zu den Verbindungen zwischen Nazis und Islamisten oder so noch anfügen, dass es Schreiben von Nazis aus der Wette auch, also in Mittelhessen, immer noch mal wieder den Versuch gibt, Ideologieproduktion in Sektionen zu unterteilen. Wir haben so YouTube-Videos gemacht zu bestimmten Themen wie Nazis und Globalisierung. Da gab es auch ein Video, das Nazis und Ausländer ist, wo halt diese Argumentation auch ganz klar vorgetragen wird. Türke, Ginsburg, in deinem Land. Wo sich auch schon auf den Koran, also zumindest auf den Islam so bezogen wurde, nach dem Motto, wenn er da ist, wo er hingehört, dann ist es auch okay und dann hat man auch was gemeint. Also in dem Film von Volksfront Medien werden die sozusagen als Deserteure bezeichnet, die Leute, die nach Deutschland kommen, statt in ihrem Land gefälligst zu kämpfen. Also so. Ja, einfach wunderschön. Also als ich es das erste Mal gesehen habe, war ich natürlich geschockt, aber man hat sich ja daran gewöhnt, ist ja jetzt auch durch diesen ganzen Spartengeschichte großes Thema und alles. Es ist halt Ethnopluralismus also als Video auf Peppich gemacht. Es ist halt ein Ausdruck der autonomen Kameradschaft, autonomen Nationalisten, genau. Was mich noch interessiert, da habt ihr in Frankfurt jenseits der staatlichen Behörden Leute, die halt einen Einblick haben in Texte und Moscheen. Und ich meine, ich in Berlin weiß ungefähr, welche da so die Hardcore-Moscheen sind. Und dann bin ich auch mal vor 2 Jahren oder so, als ich da mich mit meinem Kurztag ein bisschen bemüht habe, auch am Tag der offenen Moschee, ist ja der 3.10. immer, auch einmal in die Hardcore-Moschee, also in die Al-Quds-Moschee da. Die heißt nicht Al-Quds, aber wo die halt nach dem Al-Quds-Tag da 2 Jahre vorher dann rein sind mit dem Bus und auch in die moderate Moschee und auch auf andere Veranstaltungen. Und ich habe halt die Leute kennengelernt, die da die professionell Zentrum Demokratische Kultur, Antonio Amadeus Stiftung und so beobachten, in Anführungsstrichen, und auch staatliche Behörden beraten, weil die auch keine Kenner haben. Gibt es in Frankfurt Leute, die einen Einblick haben, die die Texte lesen, die auch mal in die Moscheen gehen oder die wissen, wer da wer ist? Oder ist es das, wie du sagtest, das ist nach dem Gefühl und man kennt den und will den jetzt nicht mit der Inquisition weiter quälen und dann kommt irgendwann das böse Erwachen. Also am Tag der offenen Moschee war halt eine Frau vom Tagesspiegel in dieser einen Moschee am Kotti und da lagen dann die Hardcore-Bücher, wo Al-Qaida verherrlicht wurde etc. Und das konntest du dann im Tagesspiegel lesen, weil es ein paar Leute gab, die ein bisschen Einblick hatten und sich drum gekümmert haben. Und wenn man das nur von außen sieht, ist natürlich irgendwie, ja, kann man sagen, irgendwie, ja, das sind die armen Migranten und die müssen wir schützen, aber es ist halt die Frage, wenn mein Kampf auf dem Tisch liegt, wie bei der Buchmesse in Frankfurt, na und so weiter. Ja, ich möchte dazu mal was sagen. Und zwar, ich glaube, das muss man trennen, was jetzt, also es gibt ja eine Freiheit auf Religionsausübung, jetzt für Christen, aber natürlich auch für Leute, die Islam an, die Allah und so weiter, diese Religionen anbeten. Und ich glaube, das muss man trennen vom Kampf gegen diese Leute, die dann eventuell die gleichen sind, die unter Umständen meinen Kampf oder andere rechtsradikale Schriften und Meinungen verbreiten. Ich denke, wir müssen einfach für die Freiheit auf Religionsausübung eintreten, von unserer Warte aus. Und die Rechtsradikalen unter denen, die es möglicherweise gibt, wobei das sicherlich die kleinste Minderheit ist, auf einem anderen Weg bekämpfen. Nicht über das nicht verknüpfen mit der Freiheit auf Ausübung des Islam. Und zweitens wollte ich mal fragen, ob die Antifa sich auch Gedanken macht um die Kontinuität der Nazis, also Kontinuität, die Nazis, die sich auf die alten Nazis von den 30er, 40er Jahren berufen. Natürlich ist das personell inzwischen out, die Leute biologisch gibt es ja kaum noch, aber die Verbindungen bestehen ja weiterhin, wenn man hört, dass ein Worf bei Nazi, also wenn er nach Frankfurt kommt, dann bei dem alten Nazi in dieser Bornheimer Straße übernachtet und dort sich möglicherweise Tipps und Anregungen holt. Das war nochmal meine Frage an die an euch. Ja, ich wollte nochmal was fragen zu der Ideologie von der BI, die scheint sich auf so eine christliche Tradition einerseits zu beziehen, sagen aber, dass der Koran nicht mit rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar ist, was ja wahrscheinlich auch der Fall sein wird, wenn man den Koran nicht historisch lesen würde. Das Gleiche könnte man allerdings ja auch der Bibel unterstellen, die ja, wenn man sie nicht historisch oder wenn man damit sie mit Fantasie liest oder da einiges hineininterpretiert, wird sie wahrscheinlich ja auch nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmen. Wie reagieren diese Leute darauf? Ist da das Christentum einfach so ein Feigenblatt, dass man sagt, die christliche Kultur, ohne es weiter auszufüllen? Also wie erklären die Leute sich das selbst? Oder sagen sie, das eine religiöse Buch, das kann man ja historisch lesen und das kann man auch irgendwie in die Aufklärung integrieren und das andere nicht? Wie sieht das da aus? Weil das sieht für mich einfach nach einem Widerspruch aus. Ja, zunächst zu deiner Frage, gibt es Leute, die sich damit beschäftigen? Jein, also insbesondere von den türkischen und von den iranischen Genossen beschäftigen sich einige damit, aufgrund ihrer sehr negativen Erfahrungen mit islamistischen Regimen, die iranischen Genossen natürlich, und die türkischen Genossen aufgrund ihres Abwehrkampfes gegen eine Islamisierung des türkischen Staates, also so vor diesem Hintergrund. Zu dir, im Kern sehen wir das auch so. Dass ich würde sagen, es gibt eine Grenze. Also von Gemeinden, die offen antisemitisch hetzen, die nicht nur homophob sind, sondern einen offenen schwulen Hass, einen aggressiven schwulen Hass predigen, da würde ich mich nicht davor stellen und sagen, die sollen trotzdem ihre Gemeinde bauen dürfen. Solange das quasi der ganz normale Wahnsinn ist, würde ich sagen, ja, da gilt gleiches Recht für alle und selbstverständlich Religionsfreiheit. Und es ist nicht mein erstes, wo ich dann gucke, was für eine Gemeinde ist das ganz genau. Aber da, wo es ich würde nicht für eine Hezbollah-Gemeinde auch nur einen kleinen Finger rühren und dann kann ich trotzdem noch die rassistischen Argumentationen der Nazis offenlegen oder des Bürgermobs, der nicht unbedingt Nazi im engen Sinne sein muss, offenlegen. Aber für deren Recht auf Gründung einer Moschee würde ich never ever irgendwas tun. Das andere, die Verbindung zu den alten Nazis, ja natürlich, wobei dieser alte Nazi in Frankfurt, Otto Ries, vor einiger Zeit gestorben ist und wir auch eine Kampagne gemacht haben, dass seine Beerdigung nicht zu einem Nazi-Gedenkveranstaltung werden soll und angekündigt hatten, dazu zu mobilisieren und das auch sicher mit dazu beigetragen hat, dass die Familie gesagt hat, das soll im kleinsten Familienkreis stattfinden. Sie haben kurzfristig oder ohne offizielle Ankündigung das Ganze auf einen Tag vorverlegt, wussten auch Leute und haben es beobachtet und das war keine Nazi-Veranstaltung. Also das Ganze fiel, wo bundesweit schon mobilisiert war, das Ganze fiel flach und ich denke, dass es indirekt von uns mit verhindert wurde durch diese Androhung. Du gesagt hast, wie argumentiert die BI? Ich würde sagen, dass sie nicht christlich im religiösen Sinne argumentiert, sondern dass das Christentum hier ein Chiffre ist für abendländische Kultur. Also, dass es dabei nicht um ein katholisches oder evangelisches Christentum im engen Sinne geht. So erstmal. Wisst ihr, was ich damit meine, oder muss ich das weiter ausführen? Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich noch mal eine stellen. Also würdest du schon ganz klar sagen, dass alle Mitglieder der BI einen klaren kulturalistischen Rassismus betreiben oder ist das eine Teilgruppe der BI? Wie würdest du das einschätzen? Also kann man das wirklich allen dieser Bürgerinitiative unterstellen, so wie es zum Beispiel in Köln ganz klar ist, so alle Pro-Köln-Mitglieder, die gegen den Ehrenfelder Moscheebau sind, sind auch irgendwie kulturalistische Rassisten? Kannst du man das bei der BI auch sagen? Also ob alle Mitglieder der BI das sind, kann ich schwer sagen. So wie es sich öffentlich äußert, würde ich sagen, ist es eine Mischung von kulturalistischem Rassismus und völkischem sogar. Also dass immer wieder diese Nicht-Akzeptanz von Menschen, deren Eltern oder Großeltern aus anderen Ländern kamen, dass die zu dieser Gesellschaft gehören. Da gibt es keine Akzeptanz für. Und das finde ich jetzt nicht nur das mit kulturalistischer Rassismus unvollständig erfasst, diese, also das wendet sich dann genauso gegenüber dem Diallo, der ein evangelischer Christ ist, wie es sich gegen den Kalmakschi als deutschen Moslem wendet, dessen Eltern oder Großeltern Türken waren. Und diese Nicht-Akzeptanz, das sind Deutsche, ist, finde ich, das, was am meisten kennzeichnend ist für diese BI und ein kulturalistischer Bezug auf das Abendland, also so, das geschützt werden muss vor dieser muslimischen Invasion und nur in Ausnahmefällen wird mit einzelnen Sachen und ansonsten hat man dort sehr viele Koranexperten in Anführungszeichen, die immer dieselben fünf Suren und drei Fatwan zitieren. Also und die im Übrigen dieselbe Schriftgläubigkeit diesbezüglich haben wie die Fundamentalisten. Also es wird nämlich überhaupt nicht versucht, diese Suren in einem historischen Kontext zu interpretieren, wie das Theologen jeder Richtung heute fast immer machen würden, sondern die werden eins zu eins genommen, was meiner Meinung nach eine nicht zulässige Form einer Textinterpretation ist von. Also als Historiker würde ich sagen, das ist, geht gar nicht. Also. Also jetzt mal bösartig. Also manche Texte darf man auch eins zu eins lesen. Ich habe so zynisch gefragt, habe ich dann meinen Kampf auch historisch lesen. Also. Selbstverständlich. Also das, nee, das relativiert nicht immer was. Das, aber wenn da steht, bringt alle Ungläubigen um, ins wortwörtlich so steht, dann ist das einfach scheiße. Kann ich auch aus dem historischen Kontext sagen. Ja, aus dem historischen Kontext war das dann genau, auch so scheiße. Genau, was ich jetzt sagen kann. Also ich finde, da ist die Historizität nicht so wichtig. Gibt es sonst noch Fragen? Dann würde ich das dann hiermit beenden.